Baikal ist es unseren erbittert kämpfenden Truppen gelungen, den Feind zum Stehen zu bringen. Im Raum Toulon-Kan steht unsere Küstenverteidigung im Kampf mit den feindlichen Landungstruppen. Die inzwischen Kan und Nizza unter dem Schutze starker Bomberverbände und schweren Feuers der feindlichen Schiffsartillerie gelandeten feindlichen Truppen sowie abgesetzten britisch-nordamerikanischen Fallschirmspringern trat unsere Küstenverteidigung ebenfalls sofort energisch entgegen. An allen Abschnitten der nunmehr erneut ausgeweiteten Invasionsfront kämpft der deutsche Soldat mit äußerster Erbitterung, Tapferkeit und Kaltblütigkeit. Auch in Orléans tobten den ganzen Tag hindurch heftige Straßenkämpfe mit amerikanischen Truppen, die sich im Verlaufe der Kämpfe in den Besitz der Stadt setzen konnten. Die Besatzung von Saint-Malo ist der feindlichen Übermacht erlegen. Unaufhörlich unter schwerstem Beschuss konnte sie sich, nachdem sämtliche schweren Waffen ausgefallen waren, zuletzt nur noch mit Handwaffen zur Wehr setzen. Ihr Kampf wird in die Geschichte eingehen. Westlich der unteren Seen drängt der Feind unseren Absetzbewegungen auf den Toug-Abschnitt beiderseits Lisieux scharf nach. Bei und westlich Evreux sowie zwischen Eure und Seine leisten unsere Divisionen den mit starken Kräften nach Norden angreifenden Gegnern zähen Widerstand. Er konnte nur unter schweren Verlusten geringfügigen Geländegewinn erzielen. Südlich Paris griff der Feind unserer vorgeschobenen Sicherungen mit starken Kräften an und drängte sie auf die Seine zurück. Weiter südlich wird an der Yonne gekämpft. In Südfrankreich behauptet sich die Besatzung von Toulon gegen den angreifenden Feind in erbitterten Kämpfen. Südlich der Durance setzten sich unsere Divisionen unter starkem feindlichen Druck befehlsgemäß weiter nach Westen ab.